man auf Band, dass man nicht weiß, was dich quält. Du bist in der Fremde geblieben. Oh Wann, dass man, du weißt, was ihr will. Du hast dir so lang nicht geschrieben. Sie hat dir in Gedanken schon 4000 Mal verziehen und immer wird ihr Herz für dich erglüht. Oh Wann, dass man, oh komm doch nach Haus und ruh in der Heimat dich aus. Alle die Rosen im Garten blühen wie damals im Mai. Alle die Rosen, sie warten, warten wie einst auf euch zwei. Oh Wann, dass man, ich weiß, was dich quält. Du bist in der Fremde geblieben. Oh Wann, dass man, du weißt, was ihr fehlt. Du hast dir so lang nicht geschrieben. Sie hat dir in Gedanken schon 4000 Mal verziehen und immer wird ihr Herz für dich erglüht. Oh Wann, dass man, oh komm doch nach Haus und ruh in der Heimat dich aus.